knirscht so schön. Die haben auf den Werbeplakaten dazu so Sprüche. Ob die echt sind oder nicht, weiß natürlich keiner, aber so. Für Sprinter-Sprüche? Einsendung, nee. Gibt uns bitte Olympia wieder. Ja, ja. Mhm. Genauso wie das Twixer jetzt wieder Reide heißen soll. Und weil das so ein Revival ist und das was ganz Besonderes sein muss, gibt es nur limitierte Auflagen. Ja. Und die werden im Internet schon für ein Zigfaches von dem, was es im Laden kostet, gehandelt, weil jeder wieder so einen alten Original-Rider haben möchte. Das, also das ist nicht sowas von pervers. Also was für eine Marketing-Initiative. Wann haben Sie den Reider in Twixer? Ja, 80er oder späte 70er. Uralt. Okay. Also die Kunden sind dann so wirklich so unsere Generation. Du nicht, ne? Das also Tretz halt, ne? Auch in 70ern. Bis dann M&M wurde. Ach, ja. Ja, also ich als klein war immer Tretz. So ah, das war dasselbe? Ja. Wusste ich nicht. Ja, die M&Ms gibt es ja mit Erdnüssen drin, das war Tretz. Und die kleinen nur mit Schoko, das war Bonitos. Ja. Er weiß Bescheid. Die M&Ms sind ja entwickelt worden fürs amerikanische Militär. Ach echt? Ja. Die hatten nach was gesucht, was der Soldat auch in schwierigen Klimazonen an Schokolade essen kann, ohne dass das in der Tasche zerfließt. Ah. Und dann haben sie die M&Ms entwickelt. Das ist ja unglaublich. Ja. Ist ja nicht wahr. Ne? Mhm. Denkt man nicht, ne? Hat Sean Snyder hat das recherchiert. Naja, letztlich kannst du ja sagen, also eigentlich der größte Teil unserer Gegenwartstechnik ist im 20. Jahrhundert nur aus militärischen Überlegungen in Gang gekommen. Ne? Alles andere, ob das Computer sind, Materialien, das Internet. Internet, das ist unglaublich. Dann halt noch der Kalte Krieg, also der Zweite Weltkrieg ist so ein enormer Schub gewesen. Also da wurde ja zum Beispiel die Informationstheorie als mathematische Theorie entwickelt, wegen Dekodieren von feindlichen Verschlüsselungen. Was dann die Grundlage bildet für alles, was wir an Binärsystemen in der Digitaltechnik haben. 1948 gab es da das erste Werk. Claude Shannon und Norbert Wiener, das waren so die beiden. Und was haben die dann entwickelt? Also mal so ja, die haben zum Beispiel die Grundeinheit, das Bit. Mhm. Das haben die genommen. Da kommt irgendwo Logarithmus von 2 vor. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe das alles mal früher gelesen, gelernt und so. Das Interessante ist aber, du kannst die Informationstheorie wiederum mit der Thermodynamik in der Physik verbinden. Und zwar, es gibt ja den Begriff der Entropie. Kennt ihr den? Also es ist ein Maß für die Unordnung, die im Weltall zunimmt seit dem Urknall. Mhm. Also in einem geschlossenen System kann die Entropie allerhöchstens gleich bleiben. Und die kann nicht von selber abnehmen. Mhm. Das Standardbeispiel ist immer, du hast einen Kasten mit einer Trennwand drin. In der einen Hälfte hast du Sauerstoffmoleküle, in der anderen Stickstoffmoleküle. Und die sind dann beide getrennt. Der Zustand ist ordentlich geordnet. Mhm. Nimmst die Trennwand weg, dauert es irgendwie nicht lange. Sind alle gleich durcheinander verteilt im gesamten Kasten. Und wenn du diesen Kasten jetzt Millionen Jahre sich selbst überlässt, wirst du es nie erleben, dass die sich wieder zurücksortieren. Es bleibt ab da so. Es ist zwar möglich, es ist aber total unwahrscheinlich. Das heißt, es hat so ein Wahrscheinlichkeitselement. Also es ist kein Naturgesetz in dem Sinne wie einige andere, ja, Elektrizität oder so, sondern es ist eher was Statistisches. Diese Tasse könnte, das wäre nicht gegen die Gesetze der Physik, dass die plötzlich einfach gegen die Decke fliegt. Mhm. Kommt aber nicht vor, weil es extrem unwahrscheinlich ist nach der Entropiezunahme. Mhm. Und dann haben sie halt nachher herausgefunden, dass eigentlich man die Entropie auch als fehlende Information interpretieren kann. Ja, die Entropie ist die Information, die ich über den Zustand eines physikalischen Systems habe. Und wenn die zunimmt, nimmt meine Information über diesen Zustand ab, weil ich nicht weiß, in welche Richtung sich das System entwickelt. Die Möglichkeiten in der Zukunft sind halt zu groß. Sodass du, ich glaube, Entropie ist S gleich minus I oder minus Logarithmus I. I ist dann Information. Und so kommst du aus einem technischen Bereich, der im Krieg entstanden ist, plötzlich mitten in die Physik rein. Und sowas hast du eigentlich ganz oft. Ja, und als sie die Entropie Ende des 19. Jahrhunderts das Konzept entwickelt hatten, das war ganz interessant, weil das korrespondierte so mit so einer Endzeitstimmung, fin de siècle, der Wärmetod des Weltalls. Das heißt, am Ende aller Zeiten ist das Universum von einem gleichbleibenden Brei aus Molekülen gefüllt, weil es gar keine Strukturen mehr gibt, weil sich alles aufgelöst hat. Und das Universum hat dann irgendwie eine Temperatur von 34 Kelvin oder sowas. Stand null, fast null, wie es jetzt ist, ne? Zwischen den Planeten und Sternen. Und dann ist es zwar nicht wahrscheinlich, aber möglich, dass sich alles nochmal von vorne entwickelt. Ja klar, aber gut, das ist inzwischen ist man ja von dieser Deutung weg. Das ist jetzt nur noch eine von mehreren Vermutungen, wie es weitergeht. Aber das ist halt interessant, dass auch eben so physikalische Sachen sind auch zeitgeschichtlich, was gerade so an Weltbildern rumspukte. Und, Na klar. Ne? Also der ganze Determinismus, 19. Jahrhundert, ja, die Welt ist total berechenbar. Wenn man alle beteiligten Komponenten des Universums kennt, ihren Ort und ihren Impuls, könnte man daraus berechnen, hat man damals geglaubt, wenn man genug Rechenkapazität hätte, wie das Universum in jedem beliebigen Zukunftszeitpunkt aussieht. Und das ist jetzt natürlich alles hinfällig im 20. Jahrhundert, ja. Durch die Quantenmechanik, weil es plötzlich diese Unbestimmtheit reingekommen ist, dass man eben eigentlich nicht genau entscheiden kann. Schöner Vortrag.